Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still got me, Ty North in the complete defense. Brilliant stuff, oh, it's gone in for the goal of the season. Hallo liebe Fans des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadio. Ja, Punktverlust oder Punktgewinn in Freiburg, verrücktes Spiel war es in jedem Fall, reden wir nochmal drüber. Aber natürlich wirft das Spiel gegen Mainz 05 auch schon die Schatten voraus und da rede ich mit Thomas Ort vom Mainz 05 Fanclub Liebe, Leben, Leidenschaft drüber. Ja, und dann hatte ich noch eine ganz interessante Frage der Woche gestellt hier im Wölferadio, nämlich nach der Wolfsburger Mentalität. Lattenknaller. William, der über die rechte Seite sich jetzt schön durchsetzt, den Ball in die Mitte spielt. Wout Weghorst kann ihn festmachen. Was macht er? Schön mit der gut, jawohl! Riesentor für den VfL Wolfsburg. Aber ganz stark ist gespielt. Ist das ein geiles Fußballspiel, liebe Zuhörer? Also wirklich. Ist das geil. Also wirklich stark durchgespielt. William, der sich wunderbar über die rechte Seite durchsetzt. Den Freiburger Gegenspieler mit einem Tunnel naht, den Ball dann scharf in die Mitte spielt, wo Weghorst mit dem Rücken zum Tor den Ball gut festmacht und dann mit der Hacke, so habe ich es gesehen, durchsteckt auf Renato Steffen, der durchsprintet in den 16er und dann, ja, den Ball vollendet. Mustergültig mit links ins lange Eck vollendet. Ja, so hat es sich angehört bei Wölferadio Arena Live am Samstag und ich kann wirklich sagen, dieses Spiel hat einige Körner gekostet, dass Jan und ich da kommentieren durften im Breisgau. Das war wirklich eine fette Geschichte und man muss ganz ehrlich sagen, und damit fangen wir jetzt erstmal mit dem positiven Gefühl an, was ja bei einem Unentschieden nicht immer unbedingt gegeben ist, nämlich wann haben wir bitte mal solche herausgespielten Tore letztendlich auch gesehen, wie es das 3-2 ja letztendlich war. Eine super Vorarbeit über den rechten Flügel und ja, dann Wout Weghorst, der wirklich das Ding so festmacht, dass da keiner reinkommen konnte von der Freiburger Verteidigung. Und dann mit der Hacke da durchzustecken, das ist natürlich erste Sahne und Renato Steffen dann eiskalt. Wie lange, liebe Freunde des VfL, haben wir auf sowas gewartet, auf solche Spielzüge? Also das sind doch Sachen, die uns wirklich absolut positiv stimmen sollten, auch für die Zukunft. Sowas wollen wir natürlich mehr sehen, das macht hungrig, das macht geil auf sowas und letztendlich... Darum geht es doch, glaube ich, beim Fußball. Das ist doch der Grund, warum wir da hingehen, nicht zuletzt, um solche Tore bejubeln zu dürfen. Und ja, wenn man sich das dann natürlich anschaut, insgesamt den Spielverlauf, dann kann man vielleicht mit dem einen Punkt nicht so ganz zufrieden sein, weil die Möglichkeiten da waren bei dreimaliger Führung. Wenn du drei Auswärtstore erzielst, dann musst du das Ding eigentlich auch nach Hause bringen. Jedenfalls eine clevere Mannschaft tut das oder auch eine erfahrenere Mannschaft als jetzt vielleicht unsere. Aber unterm Strich, wenn man noch die letzten 10 Minuten sich anschaut, da hast du natürlich auch noch Glück. In der Vergangenheit hätten wir wahrscheinlich so ein Spiel auch noch verloren. Insofern können wir froh und glücklich sein, dass es nicht so gewesen ist, dass dann auch der Videoschiri dann an der Stelle zumindest mal auf unserer Seite gewesen ist. Da komme ich gleich auch noch mal gesondert zu, weil es mich auch tierisch aufgeregt hat, was da vor der Halbzeit passiert ist. Aber ich konnte natürlich mit dem Torschützen zum 3-2 nach dem Spiel in Freiburg in der Mixzone noch mal sprechen. Und ja, also Renato Steffen, total sympathisch, wie man ihn kennt. Der war auch locker und gelöst. Hat auch ein gutes Spiel gemacht, wie ich fand, insgesamt. Du durftest heute mal wieder auf der rechten Seite ran, nicht vorne mit. Mhm. Was ist dir lieber? Schwierig jetzt. Ich hatte auch als Stürmer meine Torchancen. Ist schwierig zu sagen. Ich spiele beides eigentlich gut. Klar, jetzt zum Beispiel gegen Leipzig war es schwierig, gegen solche Kanten mich durchzusetzen. Das war klar. Aber ja, klar kann ich von außen ein bisschen besser mit Speed und in die freien Räume laufen. Aber ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt. Und deswegen war heute eigentlich ein gutes Spiel. Sensationelle Torvorbereitung von Wout, wo er das Ding auf der Hacke anlegt. Wusstest du genau das? Also habt ihr es trainiert? Ja, also wir wissen natürlich, wir haben das trainiert, dass William ihn anspielt. Er musste den Ball da behaupten, hat er sehr gut gemacht. Und ich mit dem Lauf, wir bleiben eigentlich gar nichts anderes übrig als mit der Hacke. Sehr gut durchgesteckt und ja, solche Spielzüge. Ja, ist kalt diesmal endlich mal. Also ich habe es lange dafür gebraucht für das dritte Saisontor. Aber ich, ja, jetzt probiere ich natürlich da weiter anzuknüpfen, weil ich merke, ich komme besser in Fahrt und auch mit der Mannschaft läuft es gut. Aber schade jetzt halt für die verlorenen 2 Punkte. Hat dich die Heimatluft beflügelt? es waren sehr viele da von mir, Familie und Verwandtschaft. Weiß nicht, vielleicht ein bisschen, ja, weil ich bin ein Typ, der sehr familiär ist, der auch das braucht und die Unterstützung zu spüren. Und ja, vielleicht hat das ein bisschen dazu beigetragen, dass heute ich ein Tor geschossen habe. Ja, netter Typ, der Renato Steffen hat ja sozusagen auch so die Rolle des Mannes des Spiels so ein bisschen übernommen. Neben Wout Weghorst, den ich auch wieder sensationell fand insgesamt, was da abgelaufen wurde. Und ja, Renato Steffen war natürlich dann auch beteiligt an der mitentscheidenden Szene im Spiel, jedenfalls für mich, nämlich den kurz vor der ersten Halbzeit nicht gegebenen Elfmeter für den VfL Wolfsburg. Ich möchte gerne, bevor wir uns das bei Wölfe Radio Arena Live gleich nochmal anhören, weil ich da doch ein bisschen aus dem Sattel gegangen bin, wie ich immer so schön sage, möchte da was vorausschicken. Ja, die Schiedsrichter haben einen scheiße schweren Job. Sie haben aber die richtige Unterstützung eigentlich an der Seite und alle Instrumente mit dem Videoschiri in Köln, das entsprechend zu lösen. So, und in dem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mit der Leistung des Gespannes inklusive des Videoschiedsrichters nicht einverstanden. Und ja, das sind so Punkte, die einen dann natürlich auf die Palme bringen. Denn das, und da sind wir wieder beim Thema spielentscheidend, ich bin fest davon überzeugt, wenn es den Elfmeter gegeben hätte und die fällige rote Karte, hätten wir nicht unentschieden gespielt in Freiburg, sondern dann hätten wir wahrscheinlich eher den SC Freiburg mit den Vielzahl von Chancen, die schon beim 11 gegen 11 da gewesen sind, wahrscheinlich eher noch ein paar Tore mehr eingeschenkt. Das soweit meine Hypothese, wäre Fahrradkette, wir kennen das alle. Aber unterm Strich bin ich halt dieser Meinung, dass das nicht gut war, was da vom Schiedsrichter gespannt abgegangen ist und dass der VfL in diesem Fall massiv benachteiligt worden ist, wie übrigens auch nochmal in der zweiten Halbzeit mit einem Foulspiel an Wout Weghorst, der nicht mit Elfmeter geahndet worden ist. Also insgesamt hätte der VfL aus meiner Sicht 3 Strafstöße kriegen müssen, aber wie gesagt, der erste, der nicht gegeben wurde, plus nicht gegebener roter Karte, ist für mich ja eine absolute Fehlentscheidung, eine Sauerei an der Stelle, ganz ehrlich auch. Und ja, das hören wir uns natürlich auch gerne nochmal an. Im Mittelfeld erobert der VfL Wolfsburg nochmal den Ball. Spielt schön durch und Wout Weghorst ist durch. Geht allein auf Schwolo zu. Ist im 16er. Wout macht ihn. Der spielt quer. Was? Er muss, es ist ein klarer Elfmeter, Herr Schiedsrichter. Der rennt ihn über den Haufen in der Mitte. Also wenn sich da Köln nicht meldet, dann weiß ich es nicht. Also dass das auch nicht gepfiffen wird, ist für mich eine Frage. Das verstehe ich einfach nicht. Weil dann pfeifst du den Elfmeter. Wenn es sollte er falsch sein, kannst du ihn immer noch zurücknehmen. Und du hast ihn überhaupt nicht gepfiffen, was für mich eine klare Situation war. Ja, und es ist eine Unverschämtheit, sage ich ganz ehrlich, mal liebe Wölfe Radio Arena Live Zuhörer, dass dieses Ding kein Elfmeter gewesen ist. Weil dann müsste Renato Steffen die Schwalbe des Jahres produziert haben. Welcher Spieler lässt sich in so einer Situation freiwillig fallen, wenn er den Ball nur noch ins leere Tor schieben muss? Das muss mir mal einer bitte erklären. Also da haben die Freiburger sehr viel Glück gehabt, da können sie nichts für, wenn der Schiedsrichter das nicht pfeift. Aber auch dann letztendlich, wenn dann ein vierter Offizieller bzw. ein Videoschiedsrichter in Köln sitzt mit Günter Perl und dann nicht eingreift, das kann eigentlich nicht wahr sein. Ja, Renato Steffen hat hinterher gesagt, es wäre für ihn so eine 50-50-Geschichte gewesen. So, es hat, ehrt ihn natürlich, so eine Nummer. Aber wie gesagt, es war ein Kontakt da, er berührt ihn. Ich glaube, sowohl oben als auch unten, aber vor allen Dingen auch oben, reißt ihn da bei dieser Geschwindigkeit. Natürlich reicht ein Mini-Kontakt, um den dann letztendlich zu Fall zu bringen. Und damit ist es für mich eine klare Notbremse. Und der Ball hätte ins Tor gemusst, beim fälligen Elfmeter natürlich. Und natürlich auch die Geschichte, dass der die rote Karte fällig gewesen wäre. Aus meiner Sicht. Aber der Schiedsrichter hat sowieso nicht den besten Tag erwischt gehabt, fand ich, bei allem Verständnis. Wie gesagt, ich war selber mal Schiri, deswegen kann ich da ein bisschen mitreden. Aber so ein Ding wie den Elfmeter da den Vorteil wegzupfeifen, dass der, ich glaube, Robin Knoche war es ja, den Ball da einfach ins leere Tor gedrückt, dann nach dem Foulspiel an Wout Weghorst in der zweiten Halbzeit, dann den Elfmeter lieber zu geben. Ich meine, Schwolo war in der richtigen Ecke. Das wäre richtig bitter gewesen, wenn das dann nicht funktioniert hätte. Und das sind alles so Kleinigkeiten, wo du dann am Ende da stehst und denkst so, ach, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich kann natürlich auch den Freiburger Unmut da beim 4-3 verstehen, aber unterm Strich muss ich auch ganz ehrlich sagen, außer der Moral, das war nämlich somit das Einzige, was bei den Freiburgern gestimmt hat, fand ich, denn letztendlich spielerisch, kämpferisch, da war der VfL durchaus ebenbürtig, beziehungsweise sogar spielerisch überlegen, deutlich bessere Spielanlage aus meiner Sicht. Aber klar, wenn du da so ein Ding zurückgepfiffen kriegst in der 93. Minute, bist du, glaube ich, auch ein bisschen bedient. Und deswegen haken wir das zumindest, was die Leistung des Schiedsrichters angeht, an dieser Stelle erstmal ab. Wie immer natürlich hier auch ein Blick auf die Zahlen im Wölferadio, was der VfL in Freiburg abgeliefert hat. Und da sind ja einige untermauernde Argumente dabei, dass der VfL ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht hat, sowieso ja eine der Top-Auswärtsmannschaften der Liga, unser VfL. 15-10 Torschüsse stehen da zu Buche, eine deutliche Mehranzahl an Zweikämpfen, die gewonnen wurde, 52%. Das ist ein guter Wert für ein Auswärtsspiel. Auch die Passquote war sehr, sehr in Ordnung mit über 80% Ballbesitz in etwa ausgeglichen. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Ihr wisst das, weil ich da immer drauf gucke. Der VfL Wolfsburg mit einer überragenden Laufleistung von 123 Kilometern. Allerdings ist der SC Freiburg 127 gelaufen. Und das ist ja exorbitant. Da weiß man gar nicht, was man sagen soll, wenn eine Mannschaft so viel läuft. Insofern bleibt es zwar bei der Regel, wenn der VfL Wolfsburg nicht mehr läuft als der Gegner, dann gewinnt er das Spiel auch nicht. Aber in dem Fall, ja, unentschieden, klar. Aber in dem Fall kann man der Mannschaft, glaube ich, gar keinen Vorwurf machen. Denn, ja, das ist ein super Wert, der da erzielt worden ist letztendlich. Und man hat auch sehr viel investiert, zum Beispiel was das Thema intensive Läufe angeht, deutlich besser als Freiburg. Aber auch die schnellen Läufe, da sieht man so ein bisschen der Weg in die Spitze. Das vertikale Spiel wurde gesucht und wurde offensichtlich auch häufig gefunden. Insbesondere also dann eine sehr, sehr gute Auswärtsleistung des VfL, die man an dieser Stelle auch, glaube ich, mal lobend herausheben muss. Nur schade, dass man sich dann letztendlich nicht mit 2 Punkten mehr belohnt hat. 2 Sachen möchte ich noch erwähnen, die mir sehr gut gefallen haben, nämlich, dass man jetzt, was zum Beispiel das System angeht, wieder durchaus berechtigt ein 4-3-3 spielen kann und nicht mehr sozusagen die Raute, jetzt wo Memedi nicht dabei ist und Ginzek auch nicht mit dabei ist, sondern durch die Hereinnahme oder das Comeback unseres Kapitäns, Josor Gilavogi, hast du da auf der 6er-Position einen echten Abräumer und Gerhard und Arnold können sich ein bisschen mehr ins Offensivspiel da einsetzen. Das ist ein bisschen schade für Elvis Rexbejay an dieser Stelle, aber es macht uns natürlich, was dieses System angeht, ja ein bisschen flexibler, weil man dann auch auf ein 4-1-4-1 mit einem klassischen Abräumer vor der Abwehr mit Gilavogi umschalten kann. Das hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen, wie der VfL da unterwegs gewesen ist. Und ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt beibehalten wird oder auch eben nicht, wenn ihr letztendlich dann auch vielleicht mit Memedi schon wieder zurückkehrt in den Kader. Herausheben möchte ich auch nochmal den Kollegen Roussillon, der für mich ja mit der Ausnahme des Leipzig-Spiels die letzten Wochen überragend unterwegs ist, der sehr, sehr gut spielt, der die linke Seite rauf und runter marschiert, jetzt wieder ein Tor erzielt hat, also der auch genau wusste, wann er sich dann in die Mitte zu stehlen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Also was das angeht, eine Top-Verpflichtung. Und ja, Gilavogi, um nochmal darauf zurückzukommen, hat ja unter der Woche einen Heimsieg sozusagen in Aussicht gestellt. Er hat gesagt, man wollte alles dran setzen, die eigenen Fans dann mal wieder zu Hause zu belohnen. Ja, und natürlich hoffe ich, dass das klappt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite befürchte ich, selbst wenn es klappt, wird es wieder vor nicht so vielen Zuschauern sein, wie man es wahrscheinlich gerne hätte, wie wir Fans uns das vorstellen, wie es auch dann letztendlich bei der VfL sich ja auch vorstellt. Und darüber möchte ich gerne einmal nochmal sprechen. Das ist eine gute Überleitung auf das Thema der Wölfe-Radio-Frage der Woche, die ich gestellt habe. Die Frage der Woche. Und die hat offensichtlich nicht nur mich beschäftigt in den vergangenen Tagen und Wochen, sondern tatsächlich wohl auch ein paar mehr Leute. Denn es wurde fleißig kommentiert, es wurde fleißig diskutiert darüber. Denn es ging so ein bisschen um die Wolfsburger Mentalität, wie sie in dieser Saison vorherrscht. Muss ich kurz ein Stück weit ausholen. Und zwar ging es darum, dass mir aufgefallen ist bei ganz, ganz vielen Berichten bzw. Einschätzungen in den sozialen Netzwerken, im Wolfsblog zum Beispiel auch, dann eine Diskussion angefangen wurde, wo ich gesagt habe, okay, wo kommt die denn jetzt eigentlich her? Denn der VfL Wolfsburg spielt ja eine der besten Runden, Saisons seit Vereinsgründung in der Bundesliga, in der Vereinsgeschichte, also sehr, sehr gut unterwegs. Man hat Bombenverpflichtungen gemacht, wie ich finde, mit Wout Weghorst, mit Roussillon, habe ich auch schon gesagt. Nachwuchsspieler wie Rexbejay, wie Yeboah gehören regelmäßig zum Kader und spielen auch. Das sind so Punkte, man ist eigentlich sehr, sehr gut unterwegs und trotzdem bleiben irgendwie die Zuschauer weg. Nach dem Auftritt von Jörg Schmadtke im Doppelpass wird sogar noch eine Trainerdiskussion angestimmt, nur weil er quasi eigentlich nur das wiederholt hat, was er seit Monaten wiederholt und der Trainer übrigens auch. Nämlich, wir setzen uns irgendwann zusammen im Frühjahr und dann reden wir mit drüber. Klar, kommt dann vielleicht so eine Diskussion auf, wenn man sagt, ja, im selben Atemzug mit Kuhn Castells wollen wir unbedingt verlängern. Da gibt es dann den einen oder anderen, der sagt, ja, aber wenn du es mit Kuhn machst, warum machst du es denn nicht mit dem Trainer und so weiter und so fort. Ich will damit sagen, so die Diskussion ist ein bisschen hausgemacht insgesamt. Allerdings, und da müssen wir natürlich auch drauf gucken, was wir daraus letztendlich ableiten. Nämlich diese ganzen Faktoren, wo es dann darum ging, dann zu sagen, okay, woran liegt es denn jetzt, dass das offensichtlich nicht den Widerklang findet, was die Mannschaft anbietet, zum Beispiel auf den Tribünen oder dann letztendlich auch in den sozialen Netzwerken. Ich war da so ein bisschen irritiert, was das angeht. Weil wenn ich jetzt, das habe ich spaßeshalber auch geschrieben, wenn ich jetzt, sag ich mal, seit letztem April im Koma gelegen hätte und wäre jetzt wieder aufgewacht und hätte das einfach nur gelesen und wüsste nicht, wo der VfL steht, hätte ich gedacht, oh, ist schon wieder Abstiegskampf beim VfL. Und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch Meinungen, die sagen, ja, wir müssen aber mehr aus unseren Möglichkeiten machen und da gibt es eine gewisse Erwartungshaltung und da muss das, ja, das Salär, was ausgeschüttet wird oder die Möglichkeiten, die man letztendlich auch finanziell von Volkswagen zur Verfügung gestellt hat, dass sich das dann auch auf Tabellenplätze und Erfolge auswirkt. Und da kann man mit Tabellenregionen wie in den letzten 2 Jahren sowieso nicht, aber halt auch nicht viel weniger als im Moment leben. Und deswegen habe ich auch ein bisschen bewusst die provokante Frage gestellt, wo das denn herkommt, ob das vielleicht etwas mit der sprichwörtlichen Wolfsburger Mentalität zu tun hat und ob die uns, was so die Draufsicht auf solche Themen angeht, vielleicht, ob wir uns damit selbst im Weg stehen. Ne? Von wegen, man hat ja objektiv eine gute Leistung bisher gebracht von VfL-Seite aus und es ist auch, hat sich auch einiges getan von der Auftrittsweise der Mannschaft und so weiter und so fort. Und jetzt ist dann halt die Frage, ob das vielleicht daran liegt, dass es in Wolfsburg einen besonderen Zugang zu der ganzen Geschichte gibt. Und ja, bei Facebook, wie man das dann halt so macht, da macht man das halt in der Form von einer Umfrage. Und da war dann die Frage gestellt zur Wolfsburger Mentalität mit der Antwort, ja, gibt zu viel Gemecker. Das meinen auch 83%, die da teilgenommen haben. Und 17% sagen, nein, es muss einfach mehr kommen. Soweit erstmal sozusagen die Abstimmung darüber. Also es gibt offensichtlich eine Mehrheit, zumindest bei dieser Form der Umfrage, die sagen, ja, es wird zu viel gemeckert. Dabei ist doch die Situation wesentlich besser, als man vielleicht so den Eindruck hat oder beziehungsweise wie viele es auch kommentieren. Und offensichtlich hat das dann tatsächlich auch einige bewegt und haben da auch Beispiele geschildert, die ich gar nicht weiter jetzt en Detail ausbreiten möchte. Aber ganz viel hat natürlich was mit unserem Eigentümer, mit dem Hauptsponsor und natürlich der alles überragenden Figur in diesem Schachspielen, möchte ich jetzt mal sagen, zu tun mit Volkswagen, mit den Menschen, die dort beschäftigt sind. Da ging es dann in die Richtung auch, was so ja, Bezahlung angeht oder Lebensumstände und so weiter und so fort. Wie gesagt, sehr viele Sachen, die offensichtlich nichts mit dem Fußball zu tun haben. Aber es ist schön, dass sich dann auch sehr viele dann auch mit diesem sperrigen Thema in Anführungsstrichen mal beschäftigt haben und möchte gerne mal Positionen dort von dieser Diskussion darstellen. Und da fällt mir der Warneck ins Auge. Er hat geschrieben, ich erwarte jedes Jahr, dass wir unter den Top 5 der Bundesliga mitspielen müssen. Ich will, dass der VfL Wolfsburg mindestens europäisch Anerkennung und Respekt bekommt. Dann wird auch hier andere Stimmung sein unter den Fans, Bevölkerung etc. Teilnahme an europäischem Wettbewerb hat auch positive Auswirkungen auf Infrastruktur und Entwicklung insgesamt. Also wenn wir hier wieder Europa verpassen, dann glaube ich, werden noch weniger ins Stadion kommen. Interessant ist auch, dass sich eine Menge Leute beteiligt haben, die gar nicht bei VW arbeiten, das auch immer sehr betont haben, ich bin kein VWler und so weiter und so fort, aber natürlich dann entsprechend auch von draußen drauf gucken und auch ihre Erfahrungen da letztendlich gemacht haben. Und Wops, User Wops, hat sich das mal ein bisschen genauer auch angeguckt und hat sehr umfassend geschrieben, ich kann nur einen kleinen Auszug hier in der Sendung zitieren, aber wer mag, kann da gerne auch nochmal reingucken. Und zwar geht es darum, es ist absolut schizophren. Den VW-Lern geht es objektiv sehr gut, subjektiv geht es ihnen aber sehr schlecht. Und allen, die nicht bei VW sind, geht es besser. Da fehlt völlig die Einsicht, dass man mit seinem Job Glück hat und es ist das Leben mit einem gut meint, gemeint hat. Zufriedenheit fehlt völlig. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber die bestätigen bekanntlich nur die Regel. Irgendwie scheint sich das, und jetzt kommen wir dann zum Fußball, auf das Verhältnis zum VfL zu übertragen. Es ist irgendwie immer alles schlecht und man ist nie zufrieden. Man kann ja schließlich perfekte Unterhaltung und Titel verlangen. Und wenn wir einen schaffen, war das immer irgendwie auch noch zu wenig. Die Spiele nicht überzeugend genug. Man hört doch montags fast nur Gemecker. Völlig egal, ob wir gewonnen oder verloren haben. Und wenn man ins Stadion geht, dann möchte man einem wichtigen Ereignis beiwohnen. Ein Spiel gegen Mainz oder Nürnberg ist definitiv nicht spektakulär genug. Da müsste schon garantiert werden, dass wir 9:0 gewinnen und das Tor des Monats geboten wird. Wenn man ins Stadion geht, dann möchte man sich schon ziemlich sicher sein, dass einen andere darum beneiden, dass man eine Karte bekommen hat. Ja, vielen Dank, Wops, für deine Sichtweise. Da sind auch einige drauf eingestiegen auf die Diskussion. Wie gesagt, gerne auch zum Nachlesen dann nochmal im Wolfsblog. Ballhexer zum Beispiel schreibt, ja, diese Probleme gibt es auch in anderen Städten. Der Wolfsburger ist in vielen Bereichen leider der Meinung, er ist der Nabel der Welt und verkennt, wie die Lage außerhalb der Oase Wolfsburg langsam zu kippen droht. Ja, Wolfsburger sind ein spezielles Völkchen. Viele zugereiste Kollegen und Freunde erwähnen dies auch öfter, sagt Ballhexer. Masterix sagt dagegen, aus meiner Sicht, ich bin Zugereister vor 11 Jahren, kann ich keine spezielle Wolfsburger Mentalität erkennen. Wie überall gibt es Leute mit unterschiedlichen Erwartungen, Leidensfähigkeit, Selbstbewusstsein oder Miesepeter-Mentalität. Vielleicht ist der Anteil der Leute, die immer alles geben, egal wie es läuft, etwas kleiner. Vielleicht ist der Anteil von Eventtouristen etwas größer. Aber eine grundsätzlich andere Mentalität kann ich nicht ausmachen. Und Schniepel, User Schniepel, auch immer dabei, wenn es ums Kommentieren geht, möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen. Ist das Thema denn wirklich so groß, wie es an dieser Stelle dargestellt wird? Sind die Wolfsburger Fußballanhänger wirklich größtenteils kritisch und erkennen die Leistungssteigerung in dieser Saison nicht an? Ich empfinde das gar nicht so. In meinem Umfeld sind im Grundsatz alle zufrieden mit dieser Saison und man spricht eher positiv vom VfL. Oft wird betont, dass der VfL wieder Spaß macht und es wird gar nicht großartig etwas oder jemand in Frage gestellt. Ja, danke Schniepel auch nochmal für den Hinweis. Das kann man natürlich auch zum Beispiel wissenschaftlich betrachten. Es gibt ja die Theorie der sogenannten Schweigespirale, will das gar nicht so weit ausführen, aber das bedeutet, dass die sich in der Minderheit Befindenden immer am lautesten rufen und irgendwann als die Mehrheit wahrgenommen werden. Und letztendlich, wenn das dann sich über Kanäle wie jetzt hier im Blog oder auch in sozialen Netzwerken dann ja, verbreitet, dann kann man sehr schnell das Gefühl bekommen, dass man diese Meinung gar nicht teilt, wie jetzt Schniepel zum Beispiel, und sich dann auch ein bisschen wundert. Und dann ja am Ende haben aber die Leute dann am lautesten gerufen, die eher kritisch unterwegs sind und die haben dann auch Gehör gekriegt. Kennt man ja auch zum Beispiel aus der Politik die ganze Nummer. Aber wie gesagt, das kann ich an dieser Stelle natürlich nicht nachweisen, weil mir da die wissenschaftlichen Mittel fehlen. Aber vielleicht unterstützt da ja mal einer eine Studie zur Wolfsburger Mentalität. Und damit werden wir das Thema dann an dieser Stelle auch bewenden lassen. Kurzpassspiel. Ja, ist ja wieder Champions League-Woche und da hat es ja gestern einen Vorfall gegeben von Ashley Young gegen Angel Di Maria beim Spiel ManU gegen PSG. Ist ja 2-0 ausgegangen für PSG. Und besagter Ashley hat ordentlich hingelangt mit einem Bodycheck gegen Di Maria. Und jetzt gibt es darauf erste Reaktionen. Und zwar soll sich Tim Wiese geäußert haben. Er und Ashley Young treten bei der nächsten WrestleMania einfach mal als Tag-Team an. Wenn du mich nochmal duzt, hau ich dir eine Delle in die Gewürzgurke. Und wir bleiben beim Thema Champions League. Und zwar hat sich Kalle Rummenigge geäußert und gefordert, dass die Champions League auch endlich wieder im Free-TV zu sehen ist in Deutschland. Ja, natürlich, Kalle, das sehen wir auch so. Denn es kann ja auch nicht angehen, dass anders als bei den Öffentlich-Rechtlichen, zum Beispiel bei DAZN und Sky, mal andere Spiele gezeigt werden als nur Bayern und Dortmund. Und jetzt sind wir dann in Gefilden, die mit Champions League gar nichts mehr zu tun haben. Der VfL Stuttgart, da läuft es nicht so rund, ja, genauso wie in Nürnberg auch. Unter der Woche fast die gesamte sportliche Führung jeweils irgendwie ausgetauscht und rausgeschmissen und so weiter und so fort. Und Stuttgart hat ja auch mit unserem Ex-Spieler Daniel Didavi richtig auf die Hose gekriegt. Und danach hat Daniel Didavi ja angeboten oder gesagt, eigentlich müsste man den Fans das Eintrittsgeld zurückerstatten. Da habe ich mich so ein bisschen gewundert, denn solche Töne, ich meine, Scheiße hat er bei uns auch gespielt, mitunter, ja, dass solche Töne bei uns nicht gefallen sind und habe mich dazu entschlossen, eine kleine Melodie zu schreiben. Du fandest uns so anspruchsvoll, doch jetzt läuft's ja auch nicht ganz so doll. Dabei sollte doch alles besser sein. Fandest bei uns doch alles doof, machtest dich ganz schnell vom Hof. Karma ist doch echt ne doofe Bitch. Stuttgart hat über uns gelacht, glaubte, man hat nen guten Deal gemacht. Doch jetzt wisst ihr vielleicht, wie's uns so ging. Im Abstiegskampf mit Daniel Didavi. Im Abstiegskampf mit Daniel Didavi. Ja, manchmal schafft man noch die Relegation, mal geht's direkt in die zweite Liga, aber das kennt man ja schon in Stuttgart. Den Abstiegskampf mit Daniel Didavi. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio, das spiele ich in dieser Woche natürlich mit jemandem vom FSV Mainz 05. Und das ist der Thomas Ort vom Mainz 05 Fanclub Liebe, Leben, Leidenschaft. Grüß dich, Thomas. Ja, hallo Lenny. Schönen Dank, dass wir wieder dabei sein dürfen. Ja, sehr gerne. Mit dem Fanclub habe ich ja gute Erfahrungen gemacht schon in der Vergangenheit. Ihr wisst ja immer eine ganze Menge. Und deswegen wollte ich auch euch dann diesmal wieder mit dabei haben. Sag mal, die Niederlage gegen Leverkusen, ne? 1-5, das hört sich richtig nach Klatsche an. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Aber war es wirklich so oder war irgendwie was auch anders möglich in diesem Spiel? Ja, Ja, also ich denke, gerade in der ersten Halbzeit war auch ein anderes Ergebnis drin. Wir haben ja in der dritten Minute schon eine Großchance von Mateta gehabt. Macht er das Ding und dann denke ich, geht das Spiel auch ein bisschen anders aus. Wir haben natürlich auch ein paar Chancen liegen lassen, auch nach der Leverkusener Führung. Aber das, was man neidlos anerkennen muss, ist ganz einfach ein Weltklasse Julian Brandt. Hat geschaltet und gewaltet im Mittelfeld und hat Pässe gespielt, die waren sensationell und hat unsere Dreierkette da hinten also ziemlich auseinandergenommen. Sodass es am Ende doch, sagen wir mal, der Sieg war gerecht, aber in der Höhe drückt er nicht das aus, wie das Spiel tatsächlich gelaufen ist. Bleibt davon was hängen bei der Truppe, meinst du, oder ist das eigentlich schon wieder abgehakt? Ich denke, dass schon ein bisschen was hängen bleibt dabei, denn wir haben ja immerhin jetzt in 2 Spielen 8 Gegentore gefangen und waren in der ersten Halbserie, glaube ich, 5. Was das Torverhältnis nach Negativtoren also betroffen hat, dass wir also die eine zweitbeste Marke sogar gesetzt haben und jetzt haben wir schon 8 Kisten drin und das bleibt natürlich hinten in der Abwehr garantiert nicht ganz so ohne Wirkung. Bell hatte gerade in dieser Fünferkette hinten mit den 2 Außenverteidigern, die als Sandro Schwarz ziemlich hoch hat stehen lassen, keine glückliche Figur gemacht, denn er ist ein klassischer Innenverteidiger und wenn man den ein bisschen auf die Außenbahn zieht, dann merkt man schnell, er ist einfach zu langsam für diesen Job. Ich hoffe, dass Sandro Schwarz auch seine Lehren darauf gezogen hat und dass wir eine stabilere Abwehr gegen euch sehen. Da nimmst du mir quasi gerade die Frage weg, denn ich habe natürlich auf die Tabelle geguckt und habe gesehen, Tordifferenz -10 und wollte fragen, ob es tatsächlich in der Abwehr klemmt oder ob das so eine Verbundgeschichte ist bei euch. Aber du hast das schon sehr deutlich auch in der Abwehr verortet, höre ich daraus. Ja, also ich denke, dass das eine Verbundgeschichte ist und ich persönlich empfinde es so, dass also diese Fünferkette, dass dieses Experiment nicht so gut gelaufen ist. Ja, und ich hoffe, wie gesagt, dass der Sandro wieder zur alten Viererkette zurückkommt, denn da standen wir doch stabiler und wir haben auch in der zweiten Halbzeit gesehen, dass es etwas stabiler wurde, auch im Hinblick hier aus dem Mittelfeld raus, als der Jean-Philippe Jabamin wieder mit dabei war. Da waren doch, sagen wir mal, im Mittelfeldbereich doch eine größere Stabilität zu sehen. Ja. Insgesamt aber, wenn man auf die Tabelle guckt, 22 Punkte, Platz 11. Ist das okay für dich im Saisonverlauf oder hat dir da doch in Mainz was anderes erwartet? Ich muss dich korrigieren, mein lieber Lenny. Wir haben immerhin schon 27. Entschuldigung, ich konnte meine eigene Schrift nicht lesen. Ja, aber nach dem, was wir in der letzten Saison erlebt haben, war das meiner Meinung nach nicht zu erwarten. Ja, wir sind sehr positiv überrascht. Wir sehen auch, dass langsam die Handschrift von Sandro Schwarz greift, denn wir sehen zum Teil wirklich schönen Fußball in Mainz. Und wir waren da die letzten beiden Saisons nicht gerade verwöhnt. Ein ziemlicher Ruckfußball, ziemliches Taktik-Chaos und man sieht jetzt wirklich die Handschrift von Sandro und wir sehen, wie gesagt, wirklich schönen Fußball zum Teil in Mainz. Das Ganze sollte sich noch ein bisschen stabilisieren und die Mannschaft sollte sich damit auch öfter belohnen. Aber ich denke mal, die Mannschaft ist extrem jung und das Ganze wird kommen. Man muss halt ein bisschen Geduld haben. Jetzt bist du mit deiner Abwehr ein bisschen härter ins Gericht gegangen. Von wem bist du denn aber im Moment am meisten überzeugt? Von welchem Spieler? Oh ja, gut. Ich meine, wir haben schon so ein paar Spiele mit dem Kader, die mir sehr auffallen. Das ist zum einen Kunde im Mittelfeld, der mir sehr, sehr gut gefällt. Auch Bötjes hat ganz gut gegriffen und akklimatisiert sich immer mehr. Und natürlich muss man schon sagen, Riedle Baku hat man nach seiner Verletzung schon ein bisschen vermisst. Die Jungs, die bringen einfach eine gewisse Frische mit rein, neue Ideen, eine sehr, sehr gute Ballsicherheit und halt wirklich pfiffig, die jungen Leute. Und das macht Spaß, denen zuzugucken. Und natürlich, wo wir dabei sind, auch eine gewisse Stabilität hinten im Tor. Ob das jetzt Robin Zentner war oder jetzt auch Flo Müller, Also die bringen schon meiner Meinung nach eine überzeugende Leistung. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast mal in der Nähe von Wolfsburg gelebt, in Diddersee oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das ist korrekt, ganz genau, in der Nähe von Braunschweig. Ich weiß, Braunschweig darf man ja bei euch in Wolfsburg nicht so stark erwähnen. Nee, bloß nicht. Ich habe das also mitgekriegt, diese gewisse Rivalität, die zwischen beiden Fanlagern da besteht. Aber es war eine schöne Zeit da oben und ich war des Öfteren bei euch im Stadion auch, wenn meine Mainzer da gespielt haben, aber ich habe auch des Öfteren Spiele vom VfL gesehen gegen andere Vereine. Ja. Da nimmt man ja, glaube ich, auch ein Stück weit den VfL mit, wieder dann nach Rheinland-Pfalz und hat den Verein immer so ein bisschen auch, denke ich mal, einen Blick gehabt. Wenn du von weiter weg jetzt mal drauf guckst auf die Entwicklung vom VfL Wolfsburg, wie würdest du ihn im Moment so beschreiben aus der Ferne? Er macht im Moment eine wirklich erfreuliche Entwicklung mit, weil ich sage jetzt gerade, diese Saison ist er sehr, sehr stabil. Es war enttäuschend, wie der VfL die letzten beiden Saisons abgeschnitten hat. Es war mit diesem Kader, mit dem qualitativ sehr gut besetzten Kader, eigentlich nicht zu erwarten. Ich denke, dass es irgendwo ein Stück weit mit das Umfeld vielleicht auch diese Unruhe mit reingebracht hat, dass also die Leistung auf dem Platz ganz einfach nicht gestimmt hat. Ihr habt jetzt ja auch mehrere Trainerwechsel gehabt. Und ich denke schon, der Bruno Labbadia hat jetzt so eine gewisse Richtung wieder mit reingebracht und es kehrt Ruhe ein insgesamt. Ja. Und natürlich, der Wechsel im Sportvorstand ist schon extrem wichtig gewesen, meiner Meinung nach. Auch da jetzt ein Fachmann. Und ich denke, ihr habt jetzt einen guten Weg. Endlich springt ihr die PS ein bisschen auf die Straße. Ja. Welche Erwartungen hast du dann an das Spiel am Samstag, wenn wir nochmal sportlich werden? Ja, wenn wir sportlich werden. Ich betrachte, also ich habe mich natürlich auch ein kleines bisschen vorbereitet und habe gesehen, der VfL ist in dieser Saison zu Hause etwas unsicher. Ja, ich habe mal nachgeschaut. Der VfL belegt so in der Heimtabelle den 12. Platz im Moment. Und Mainz ist nicht unbedingt die beste Auswärtsmannschaft. Im Moment so 11. Platz in der Auswärtstabelle. Also ich sag mal, das ist ein typisches Unentschieden-Spiel. Und das hoffe ich auch sehr stark, dass es in diese Richtung geht. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Konzentration bei euch in Wolfsburg schon so ein kleines bisschen in Richtung Lyon geht. Und wir da vielleicht einen Vorteil rausziehen können. Ja. Dann gib doch zum Ende hin nochmal einen Tipp ab, einen konkreten. Unentschieden hast du ja schon gesagt, aber was glaubst du, wie geht's aus? Ich könnte mir ein 2-2 vorstellen. Ja, Mainzer Spiele in Wolfsburg waren ja immer was Besonderes in der Vergangenheit. Das werden wir uns dann angucken letztendlich, wie es denn ausgeht. Das war Thomas Ort vom Mainzer Fanclub Liebe, Leben, Leidenschaft. Und ja, ich danke dir für das Gespräch. Aber gerne doch. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht-Braunschweig-Fan kommt zur Arbeit und sieht gerade, wie vor der Firma sein Chef vorfährt mit einem Lamborghini. Und der Eintracht-Braunschweig-Fan guckt so, ne, und da sagt der Chef, ja, schönes Auto. Ne, ja, ja. Sagt der Chef, ja, Junge, wenn du alles gibst hier, jeden Tag, wenn du wirklich von morgens bis abends, ne, in der Firma reinhaust, wenn du Freunde, Familie und so weiter alle vernachlässigt, wenn du keine Partnerin hast und so weiter und so fort und hier wirklich alles reinwirfst, dann kaufe ich mir vielleicht noch einen zweiten. Faninfos. Ja, wer am Samstag zum Spiel unseres VfL gegen Mainz kommt, hat ab 12 Uhr schon die Möglichkeit, in den Fansaal zu kommen. Der hat nämlich geöffnet ab 12 Uhr, kann man sich auch treffen, noch ein Bierchen vor dem Spiel trinken und so weiter und so fort. Und dann weise ich ja hier jede Woche hin auf einen Trip unserer Frauen, unserer Wölfin-Family, dem Frauenfußball-Fanclub. Und die bieten eine weitere Fahrt an, und zwar eine Bustour nach Lyon zum Champions-League-Spiel. Und ja, per E-Mail kann man sich da anmelden. Tolle weite Fahrt, möchte ich sagen. Schön, dass das auf die Beine gestellt wird zum Spiel unserer Wölfin dann in Lyon. ontour@wölfinnenfamily.de kann man sich da anmelden und kriegt man auch noch ein paar Informationen. Hingewiesen sei auch nochmal auf die Spendenaktion, die wieder laufen wird, organisiert von der aktiven Fanszene zum Thema Choreografien. Da wird am Samstag gegen Mainz auch wieder gesammelt. Zur Eröffnung des Stadions wird man dann mit den bekannten Sammeldosen an den Nordkurventreppen, Aufgang Nord und Nordost, erkennbar am großen Spendenschild, dann vielleicht ein paar Münzen einsammeln oder auch gerne Scheine. Aktive Fanszene sammelt da, wie gesagt, für die Choreos. Also lasst gerne was springen. Und natürlich der Hinweis wieder auf Wölferadio Arena Live. Am Samstag sind wir ab 15.15 Uhr wieder am Start und werden das Spiel übertragen. Und ich kann jetzt schon eine große Überraschung ankündigen. Und eine Weltsensation will ich nicht sagen, aber man muss ja so ein bisschen teasen und auf die Geschichte hinweisen. Da bin ich mal gespannt, was dann hinterher gesagt wird, wie so die Reaktionen sind und so weiter und so fort. Also, Wölferadio Arena Live, natürlich auch wieder mit euren Meinungen, Fanmeinungen aus den sozialen Netzwerken, aus dem Wolfsblog. Und dann nehmen wir das wieder mit rein in die Sendung. Und dann ja hoffentlich läuft es ähnlich spektakulär, natürlich dann noch mit einem viel besseren Ausgang für den VfL als am vergangenen Samstag in Freiburg. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ich möchte mich erstmal bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dann möchte ich mich entschuldigen, der eine oder andere wird es wahrscheinlich gehört haben. Ich bin so ein bisschen malat, Nase, Rüsselpest und ja, Husten, Heiserkeit und so weiter und so fort. Deswegen, falls euch aufgefallen ist, das eine oder andere Mal wurde mehr geschnitten heute als sonst, weil ich einfach mal einen Hustenanfall gekriegt habe oder mal niesen musste zwischendurch. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm gewesen, dass man es sich dann auch anhören konnte. Schreibt mir gerne, wie ihr das fandet insgesamt, wie ihr die Sendung findet, wie ihr Wölferadio Arena Live findet, was ihr immer mal schon im Wölferadio besprechen wolltet, wenn ihr mal zu Gast sein wolltet, auch das gibt immer die Möglichkeit, dann hier auch die Diskussionsrunden zu erweitern, habe ich überhaupt gar kein Problem mit, im Gegenteil würde ich mich drüber freuen. Schreibt mir auch gerne an die Wölferadio Hotline 0157 890 70123, und dann, ja, wie immer sage ich an dieser Stelle, wisst ihr ja, ne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Licht ist wunderschön, jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL.